Zum 25. Jahrestag der Ernennung des großen Führers Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 5. Jahrestag der Ernennung des verehrten Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee fanden in Bangladesch, Deutschland, Bulgarien und Nigeria Vortrag, Seminar über ihre Verdienste, Bücher und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un angebracht. Zu sehen waren auch die Bücher und Fotos über den Kampf der Armee und des Volkes Koreas um die Einleitung der höchsten Blütezeit des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie die Songun-Sonne, Er strahlt über die Welt und das Gewehr Koreas gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf der Veranstaltung in Deutschland wurde ein Glückwunschtelegramm an Kim Jong-un angenommen.